Wenn wir unseren Besuchern ein Freizeitprogramm planen, klären wir schon vorher, ob sie auch Familienmitglieder dabei haben. Wenn ein Gast seine Ehefrau mitbringt, richten wir uns danach und gestalten ein entsprechendes Programm, zum Beispiel einen Konzertbesuch. Der Kunde sollte in der Freizeit auch Dinge miterleben, die typisch für unsere Gegend sind, was er von zu Hause nicht kennt. Zu Karnevalszeiten nimmt man den Kunden zu entsprechenden Veranstaltungen mit oder im Frühjahr zu Schützenfesten, damit der Kunde nicht nur das reine Geschäft kennenlernt, sondern auch das, was in Deutschland auch zum kulturellen Umfeld gehört.